und eine Waffe von Hass. Keiner wusste, welches Ziel sie hat. Und plötzlich schüttelt es. Gott, Gott, Gott und Verderben. Gott, Gott, Gott und Verderben. Gott, Gott, Gott und Verderben. Gott, Gott, Gott und Verderben. Gott, Gott und Verderben, Gott, Gott, Gott!